Modelltest 2 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hi Jens, hier ist Caroline. Ich habe eben deine Nachricht gehört. Nett von dir, dass du mich nach meinem ersten Tag an der Uni fragst. Nur ganz kurz. Es war ganz schön aufregend. Um 12 hatte ich meine erste Vorlesung. Ich wusste ja nicht, was mich da erwarten würde. Zuerst hat uns der Professor begrüßt. Und dann hat er uns den Semesterplan erklärt. Er sagte auch, dass wir bei Problemen oder Fragen jederzeit zu ihm oder zu anderen Profs gehen könnten. Es gibt außerdem eine wöchentliche Studienberatung für Erstsemester. Was noch? Nachmittags war ich dann noch in einem Seminar im Fach Kulturwissenschaften. Da habe ich sogar 2 Freunde aus der Schulzeit getroffen. Aber ich rufe später noch einmal an. Vielleicht erreiche ich dich ja. Dann erzähle ich dir mehr. Also, bis dann. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hi Jens, hier ist Caroline. Ich habe eben deine Nachricht gehört. Nett von dir, dass du mich nach meinem ersten Tag an der Uni fragst. Nur ganz kurz. Es war ganz schön aufregend. Um 12 hatte ich meine erste Vorlesung. Ich wusste ja nicht, was mich da erwarten würde. Zuerst hat uns der Professor begrüßt. Und dann hat er uns den Semesterplan erklärt. Er sagte auch, dass wir bei Problemen oder Fragen jederzeit zu ihm oder zu anderen Profs gehen könnten. Es gibt außerdem eine wöchentliche Studienberatung für Erstsemester. Was noch? Nachmittags war ich dann noch in einem Seminar im Fach Kulturwissenschaften. Da habe ich sogar 2 Freunde aus der Schulzeit getroffen. Aber ich rufe später noch einmal an. Vielleicht erreiche ich dich ja. Dann erzähle ich dir mehr. Also, bis dann. Tschüss. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Die Feuerwehr Rutzenmoos musste gestern Mittag zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus ausrücken. Das Feuer war um 13 Uhr in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Der Brand wurde von der 65-jährigen Hausbesitzerin entdeckt. Sie alarmierte ihren im selben Haus lebenden 39-jährigen Sohn mit seinen 3 kleinen Kindern. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen. Brandauslöser war ein defekter Fernseher. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Die Feuerwehr Rutzenmoos musste gestern Mittag zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus ausrücken. Das Feuer war um 13 Uhr in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Der Brand wurde von der 65-jährigen Hausbesitzerin entdeckt. Sie alarmierte ihren im selben Haus lebenden 39-jährigen Sohn mit seinen 3 kleinen Kindern. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen. Brandauslöser war ein defekter Fernseher. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Und nun die Wetteraussichten für Berlin von Freitag bis Sonntag. Am Freitag setzt sich das windige Wetter mit Regenschauern fort. Vor allem am Vormittag ziehen dichte Wolken über die Stadt. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Am Samstagmorgen ist es trüb und bedeckt. Um die Mittagszeit ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Am Sonntag lockert es sich im Laufe des Tages auf. Zeitweise zeigt sich die Sonne. Es wird ein leichter Temperaturanstieg erwartet. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun die Wetteraussichten für Berlin von Freitag bis Sonntag. Am Freitag setzt sich das windige Wetter mit Regenschauern fort. Vor allem am Vormittag ziehen dichte Wolken über die Stadt. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Am Samstagmorgen ist es trüb und bedeckt. Um die Mittagszeit ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Am Sonntag lockert es sich im Laufe des Tages auf. Zeitweise zeigt sich die Sonne. Es wird ein leichter Temperaturanstieg erwartet. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Hallo, mein lieber Janosch. Ich bin's, Miriam. Wir sind doch heute Abend bei Neumeyers zur Geburtstagsparty eingeladen. Leider habe ich ganz vergessen, mein Kleid aus der Reinigung abzuholen. Kannst du das bitte für mich erledigen? Ich muss doch nach der Arbeit noch das Geschenk besorgen. Weißt du, es ist das kleine Schwarze mit der goldenen Stickerei. Es ist in der Reinigung sauberer, in der Uhlandstraße, da, wo wir auch immer deine Hemden hinbringen. Wenn du Fragen hast, ruf mich zurück. Tschüss, mein Schatz. Bis später. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, mein lieber Janosch. Ich bin's, Miriam. Wir sind doch heute Abend bei Neumeyers zur Geburtstagsparty eingeladen. Leider habe ich ganz vergessen, mein Kleid aus der Reinigung abzuholen. Kannst du das bitte für mich erledigen? Ich muss doch nach der Arbeit noch das Geschenk besorgen. Weißt du, es ist das kleine Schwarze mit der goldenen Stickerei. Es ist in der Reinigung sauberer, in der Uhlandstraße, da, wo wir auch immer deine Hemden hinbringen. Wenn du Fragen hast, ruf mich zurück. Tschüss, mein Schatz. Bis später. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Nun noch eine besondere Information in unserem Veranstaltungskalender. Bis zum 29. April läuft im Technoseum Landesmuseum für Technik und Arbeit eine Sonderausstellung. Unter dem Titel Unser täglich Brot geht es um die 200-jährige Geschichte der Lebensmittelherstellung. Das Museum befindet sich in der Museumstraße 1, 68165 Mannheim. Es ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dem Auto erreichen Sie das Museum über die BAB 656 Ausfahrt Mannheim Mitte. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 1 und steigen an der Haltestelle Technoseum Süd aus. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun noch eine besondere Information in unserem Veranstaltungskalender. Bis zum 29. April läuft im Technoseum Landesmuseum für Technik und Arbeit eine Sonderausstellung. Unter dem Titel Unser täglich Brot geht es um die 200-jährige Geschichte der Lebensmittelherstellung. Das Museum befindet sich in der Museumstraße 1, 68165 Mannheim. Es ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dem Auto erreichen Sie das Museum über die BAB 656 Ausfahrt Mannheim Mitte. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie ab Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 1 und steigen an der Haltestelle Technoseum Süd aus. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Achtung, Achtung! Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der ICE aus Paris über Saarbrücken mit einer Verspätung von 30 Minuten erwartet wird. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat 45 Minuten Aufenthalt. Der D-Zug aus München Richtung Berlin hat Einfahrt auf Gleis 3. Ankunft fahrplanmäßig um 17.20 Uhr. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung! Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der ICE aus Paris über Saarbrücken mit einer Verspätung von 30 Minuten erwartet wird. Der Zug fährt auf Gleis 5 ein und hat 45 Minuten Aufenthalt.